Riesen aus der ehemaligen Bundesrepublik. Nicht nur aus der ehemaligen Bundesrepublik und aus der ehemaligen DDR. Deutschland ist größer, viel größer. Und da wir aus nichts verzichten, sind Städte und Länder, die nicht wie heute polnische Namen tragen.